Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, seid herzlich willkommen zur Abendlandung bei Cashmere Radio mit Jean-Marie Dur am Mikrofon und am Plattenteller. Es gibt mal wieder eine besondere Sendung heute, nicht thematisch, sondern weil es jetzt 10 Jahre her ist, dass die erste Abendlandungssendung ausgestrahlt wurde. Das war irgendwann im Herbst 2008 auf dem temporären Sender Funkwelle FM, der dann später zu Herbstradio wurde, welches dann zu Pi-Radio wurde. Und ich will mich an dieser Stelle nochmal herzlich bedanken bei dem Team von Pi-Radio, bei Reiko, Jero, Paul Motikat, Paul Preußler, aus Kick, Depta und auch alle anderen, die ich jetzt vergessen habe. Danke, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, Radio zu machen. Auch wenn das am Anfang ganz schön holprig von meiner Seite aus war. Dann danke auch an das ganze Team von Cashmere Radio, bei dem ich im Moment mit der Sendung bin und bei dem ich mich sehr wohl fühle. Vielen Dank fürs Aufnehmen. Und wenn wir jetzt schon mal dabei sind, danke auch an euch Hörerinnen und Hörer für die ermutigenden und bestärkenden Worte und fürs Zuhören. Denn ohne euch würde Radio ja nicht so viel Sinn machen. Also bleibt weiter dran, es bleibt spannend. Heute gibt es kein thematisches Special, wie ich schon gesagt hatte. Ich hatte zwar etwas geplant, aber dafür muss ich noch ein bisschen Recherche machen. Bald ist es dann soweit. Heute kommt die Musik von Ariel Kalmar and Richard Tinti von MJ Lello. Saigen Ono, CS and Cream, Malcolm McLaren, Lorette Group, Juana Molina, Beto Guedes, Edu Lobo, Jorge Ben, Marine Girls, Love Songs und Maze unter anderem. Und eine Gruppe von Musikerinnen und Musikern, die in den 70ern unter dem Namen Entourage ein Musikensemble bildeten, das Begleitmusik für Theater- und Tanzperformances aufführte. Der volle Name ist Entourage Music and Theater Ensemble und sie haben verschiedene Stile zusammengebracht: Jazz, Minimalism, Folk, Ambient und klassische Musik. Sie haben in den 70ern 2 Platten auf dem Folkways-Label veröffentlicht und dieses Jahr hat Tompkins Square eine Zusammenstellung mit Outtakes und alternativen Versionen von diesen beiden LPs veröffentlicht. Sie heißt Ceremony of Dreams und wir hören jetzt davon den Alternate Take von dem Stück Euphoric Bells. Ariel Kalma war das. Zusammen mit dem Musik Konkret und Tape-Komponisten und Musiker Richard Tinti mit dem Stück Planet Air von der Kollaborations-LP Osmose von 1978. Für diese Platte haben Kalma und Tinti Field Recordings von der Küste Somalias mit ihren Instrumenten gekoppelt. Das waren also Insekten- und Vogelsounds mit Flöten, Saxophon, Gitarre, Synthesizer und anderen elektronischen Instrumenten. Und das Ganze wurde dann geloopt und geloopt und geloopt. Ariel Kalma ist ein französischer Komponist, der hauptsächlich sogenannte New Age Musik gemacht hat, ähnlich wie vielleicht Yazos in Kalifornien oder Laraji in New York. Kalma hat in den 70ern für bekannte französische Progressive Rock Bands gespielt, hat dann aber nach einem Aufenthalt in Indien sich dafür entschieden, dem Rock'n'Roll hinter sich zu lassen und mit Tapegerät und Loops eher spirituell angehauchte Musik zu machen. Ebenfalls im Kosmos der New Age Musik beheimatet ist die Produzentin und Komponistin MJ Lello. Lello hat unter anderem eine Firma für musikalische Post-Production und hat 1988 auf Tape ein Album namens The Channeled Voice veröffentlicht. Das wurde vergangenes Jahr von Full Spectrum Records wieder veröffentlicht. Und letzte Woche hat dann Science Center, das Label, eine Compilation nachgelegt, Take Me With You, mit Aufnahmen aus den Jahren 1982 bis 1997, auf denen sie hauptsächlich Drumcomputer, Synthesizer spielt und die eigene Stimme benutzt, die sie durch eine Yamaha SPX-90 Effekteinheit schickt. Eine sehr besondere, spacige Welt eröffnet sich beim Hören ihrer Musik und wir werden das jetzt bei einem der Stücke dieser Compilation erfahren, Suite for Jupiter. Später in der Sendung wird es dann noch mehr Stücke von MJ Lello geben. Thank you. Thank you. CS and Cream waren das mit Husk von der neuen EP Cold Shoulder, die auf Trilogy Tapes erschienen ist. CS and Cream, das sind Sam Carmel von Fingers. Das ist die Band, die er mit Carla Dal Forno und Tarquin Manek zusammen macht. Und Conrad Standish, der in den frühen 2000ern in den Indie-Bands Devastations und The Voyeurs gespielt hat. CS and Cream machen aber keinen Indie-Rock, wie wir gehört haben, sondern schöne, verspulte, psychedelisch, kodeinartige Ambient-Experimente, die so ein bisschen mich manchmal an Yola Tengo erinnern. Ihr seid hier bei der Abendlandung bei Kashmir Radio, heute beim 10-jährigen Jubiläum der Sendung. Saigen Ono habe ich euch beim Japan-Special im vergangenen Jahr schon mal vorgestellt mit ein paar Stücken von seiner Platte Saigen von 1984 und ich habe jetzt eine weitere Platte von ihm entdeckt. The Green Chinese Table heißt sie, ist von 1988 und stilistisch etwas anders ausgerichtet und auf der spielen unter anderem Arthur Lindsay und Tatsuji Kimura von Dip in the Pool mit. Und wir hören jetzt davon das bluesig Alternative Country-artige The Pink Room. tu me l'as recommandé pour les sciences. Minutes. Le brouillard qui se transforme en bleu. Das waren noch einmal Entourage mit Tarbox Poltergeist, dem Alternate Take von diesem Stück, von der vor ein paar Monaten erschienenen Zusammenstellung Ceremony of Dreams mit Musik aus den Jahren 1972 bis 1977, die auf Tompkins Square erschienen ist. Fortet hat eine der beiden ursprünglichen Platten, The Neptune Collection von 1976, vor etwa ein bisschen über 15 Jahren, beim Diggen in London entdeckt und hat sich von dieser Platte mit Samples für sein Album Rounds versorgt. Mit Samples hat auch ein anderer Herr gearbeitet, Malcolm McLaren, bekannt als der Typ, der das Image der Sex Pistols kreiert hat und der mit Vivian Westwood zusammen den Klamottenladen Sex betrieben hat, der vielen Punks die Style-Vorlagen geliefert hat. Nach Punk hat McLaren dann auch irgendwann selbst angefangen, Musik zu machen, und sein erstes Album, Duck Rock, ist eine bunte Mischung aus Hip-Hop, südafrikanischer Musik und auch Fourth World Ambient Musik. Mitgespielt haben bei dem Album auch Anne Dudley, Trevor Horn und J.J. Jeschalik von Art of Noise sowie Thomas Dolby. Und wir hören jetzt eines der beiden Ambient-Stücke, Legba, das benannt ist nach Papa Legba, einem zentralen Spirit im Voodoo. Now listen, this announcement that I'm about to make is very important. There is a female that's out there in Washington, Maine, and that's out there in Long Island. And people thank you. Flirt die Notte von Lorat Group. Ich habe die Platte vor 2 Wochen in einem kleinen Plattenladen in Palermo entdeckt und dachte zuerst, dass das etwas Zeitgenössisches ist, ist es aber nicht, sondern von 1988 von einer Band aus Rom namens Lorat Group, die auch nur dieses eine Album gemacht hat. Sul Tempo heißt dieses Album. Japanische Pop- und Ambient-Einflüsse lassen sich heraushören. Einerseits, andererseits hat sich dann wiederum Susumu Yokota bei einem Stück für ein Sample bedient, wenn ich mich nicht irre, bei Lorat Group. Die Abendlandung läuft hier gerade mit Jean-Marie Dur am Mikrofon und zwar zum 114. Male und wir feiern den 10. Geburtstag der Sendung. Alte Musik, neue Musik, Musik, die ich in Palermo entdeckt habe und jetzt hören wir etwas, was ich in einer anderen Stadt entdeckt habe, auch diesen Sommer, und zwar in der Buchhandlung des CCCB in Barcelona. Das ist ja eine Kunstinstitution und ein Ausstellungsort für zeitgenössische Kunst und dort lief im Sommer, als ich mit meiner Freundin Lorena wegen einer Okkultismus in der Kunstausstellung dort war, da lief ein Stück im Hintergrund, das ich sehr mochte und dann habe ich die Buchhandlungsbetreiber gefragt, was das ist und es ist von Joana Molina gewesen. Die habe ich seit einigen Jahren nicht mehr auf dem Schirm gehabt und war sehr überrascht von der Art von Musik, die sie jetzt gerade macht. Halo heißt die letzte Platte, die sie herausgebracht hat von letztem Jahr und auf der ist auch dieses besagte Stück drauf. Sie ist vergangenes Jahr auf Cramped Discs erschienen, auf diesem tollen belgischen Label und ist eine sehr schöne melancholische Popplatte, die stellenweise an Colleen oder Lucrezia Dalt erinnert und wir hören jetzt von dieser Platte das Stück In the Yassa. Thank you. Novena von Beto Guedes von seiner Platte Amor de Indio von 1978. Beto Guede gehört zu der Gruppe der Musikerinnen und Musiker, die sich Clube da Esquina nannten, der Club von der Straßenecke, die sich in Minas Gerais gebildet hatte. Der bekannteste aus dieser Gruppe war Milton Nascimento, der 1972 eine Platte veröffentlichte, die den Namen des Clubs trug. Beto Guede bringt auf der Amor de Indio-Platte melancholischen Post-Summer of Love, Psychedelic Pop mit indigenen Rhythmen und Folkmusik aus dem Nordosten Brasiliens zusammen. 8 Jahre älter als Beto Guedes und ebenfalls aus dem Nordosten Brasiliens ist Edu Lobo, der in Brasilien auch einer der bekanntesten Musiker des der MPB, der Música Popular Brasileira, ist und zu der zweiten Generation von Bossa Nova-Musikern gehört. Lobo hat mit 18 Jahren schon eine Band mit Marcos Valle oder Valle, einem anderen bekannten MPB- und Bossa-Musiker, gegründet, hat mit Maria Bethania, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Chico Buarque zusammengespielt, später dann auch mit internationalen Musikerinnen und Musikern wie Toots, Tielemans, Sarah Vaughan und Caterina Valente. 1973 hat er ein Album aufgenommen, das nur seinen Namen trägt, Edu Lobo. Manchmal wird dieses Album auch Missa Breve genannt. Und ja, das Album wird von vielen als einer der Höhepunkte von Lobos musikalischer Laufbahn angesehen. Und wir hören von diesem schönen Album das Stück Vento Bravo, Wilder Wind. Era um cerco bravo, era um palmeral, limite do escravo entre o bem e o mal. Era além da coroa imperial, calmaria negra de Pantanal. Mas o vento vira do vendaval, surge o vento bravo, o vento bravo. Era argola, vero, chibata e pau, era morte, o medo, o rancor, o mal. Era lei da coroa imperial, calmaria negra de Pantanal. Mas o tempo muda e do temporal surge o vento bravo, o vento bravo, como um sangue novo, como um grito. No clarão do mar, vem sem raça e cor, quem viver verá. Vindo a viração vai se anunciar, na sua voragem quem vai ficar. Quando a palma verde se avermelhar, é o vento bravo, o vento bravo, como um sangue novo, como um grito. Transmigiste seu celeste tábua de esmeralda. Hermes, Trismegisto escreveu com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda. Está embaixo, é como que está no alto. O que está no alto é como que está embaixo. E por essas coisas fazem-se os milagres de uma coisa só. E como todas essas coisas são e provém de pela mediação do. Assim todas essas coisas são nascidas desta única coisa, por adaptação, por adaptação. O sol é seu pai, a lua é sua mãe. O vento trouxe em seu ventre receptáculo. O pai de tudo, Telemeu, do mundo universal, está aqui. O pai de tudo, Telemeu, do mundo universal, está aqui. Descende da terra e descende do céu e recebe a força das coisas superiores e das coisas inferiores. Tu terás por esse meio a glória do mundo e toda a obscuridade e toda a obscuridade fugirá de ti. É a força de toda força, pois ela vencerá qualquer coisa sutil e penetrará qualquer coisa sólida. Assim o mundo foi criado, disso sairão admiráveis adaptações, das quais aqui o meio é dado. Filosofia universal, tendo as três partes da filosofia universal. O que disse da obra solar está completo. O que disse da obra solar está completo. Ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda. Hermes, Trismegisto escreveu com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda. Wir machen hier jetzt gerade einen kleinen Abstecher nach Brasilien. Zuerst hörten wir Edu Lobo mit Ventu Bravo und danach jetzt gerade Hermes Trismegisto. Ich spreche das jetzt komplett falsch aus, glaube ich. E sua celeste tabua de esmeralda von Giorgi Ben von seinem Album A tabua de esmeralda von 1974. Mein brasilianisches Lieblingsalbum. Auf dem Album geht es um Mystik, Theosophie und vor allem um Alchemie, wie wir an dem Titel des Stückes erkennen, in dem Hermes Trismegistos, der dreimal größte Hermes, eine Göttergestalt, in der der griechische Gott Hermes mit dem ägyptischen Gott Tut vereint ist und die eine wichtige Rolle in diversen hermetischen und okkulten Disziplinen spielt. Auch der Titel des Albums spielt auf hermetisches Wissen an. A Tabua de Esmeralda, auf Deutsch die smaragdene Tafel. Das ist der Urtext der Alchemie, der angeblich von Hermes Trismegistos persönlich verfasst wurde. So, und als letztes Stück des Brasilien-Exkurses spiele ich jetzt eine Version von Baby von Os Mutantes, die auf ihrem 1971er Album Jardim Electrico zu hören ist. Zum ersten Mal habe ich das Stück Anfang der 2000er auf der After Hour der Nation of Gondwana gehört. Aufgelegt hat es Per Gregorius, der mir damals in meiner eher technoiden Phase nicht nur für Os Mutantes, sondern auch für viele andere gute Sounds die Ohren geöffnet hat. Dafür danke, lieber Per. Und jetzt Os Mutantes und Baby mit Rita Lee am Mikrofon. Take a look at the new land, the swimming pool and the teeth of your friend, the dirt in my hand. You know, you must take a look at me. Staying in tonight. I said I want to see you. can't believe you've heard me right. It's not there's another. It's not that I don't care. It's just I've had enough of the same old places, yeah. Another Friday evening. Mother says you're out tonight. I know you've gone with somebody else. Well, I say that's all right. You know you never loved me. Why did you say you cared? You said I broke your heart. But I told the truth. So I win, yeah. Die Marine Girls waren das mit dem Stück Fridays von ihrer Platte Beach Party von 1981. Ähnlich wie ihre Zeitgenossinnen von Young Marble Giants haben die Marine Girls minimalistischen Post-Punk-Pop gemacht, komplett ohne Schlagzeug, was damals ein bisschen ungewöhnlich war. Die Marine Girls, das sind Tracy Thorn, Georgina Hartman, Jane Fox und Alice Fox, und sie haben in den 80ern 3 Platten veröffentlicht. Neben dem Debüt Beach Party waren das noch A Day by the Sea 1981, die ist nur als Kassette rausgekommen, und Lazy Ways von 1983. Und auf einer Compilation von 1982 namens Old Playfellows sind ein paar Stücke der Marine Girls zu hören, nebst anderem von Robert Wyatt und Ben Watt. Mit Ben Watt zusammen gründete dann Tracy Thorn die Band Everything But the Girl, von der ihr alle bestimmt das Stück Missing von der Amplified Heart LP von 1994 kennt. Ihr hört die Abendlandung, mein Name ist Jean-Marie Duhr. Heute feiern wir das 10-jährige Jubiläum dieser Sendung. Und nach den Marine Girls geht es jetzt weiter mit einem anderen Stück der geheimnisvollen Band Lorat Group aus Rom, die 1988 eine einzige Platte veröffentlicht hat. Sul Tempo, eine Art Bindeglied zwischen japanischem 80er Ambient-Experimenten und neuem Balearic Sound aus dem Hause International Field zum Beispiel. Das Stück, das wir jetzt hören, heißt Muscle Center. Thank you. Galaxy Latina von der großartigen MJ Lello, einer kalifornischen Komponistin und Musikproduzentin, von der bisher nur in den 80ern eine Platte veröffentlicht worden ist. Und nun aber eine gute Zusammenstellung von Musik aus den 80ern und 90ern auf Seance Center erschienen ist, mit einer sehr interessanten Mischung aus New Age, Ambient, kosmischem Pop und Space Boogie. Ihr habt die Abendlandung auf Kashmir Radio gehört mit Jean-Marie Dur am Mikrofon, die Jubiläumssendung zum 10-jährigen Geburtstag dieser Sendung. Weiter geht es in 4 Wochen hier an derselben Stelle am 27.11. bei Kashmir Radio. Und als letzten Song möchte ich jetzt auch noch etwas Schönes spielen. Letzten Donnerstag hat eine tolle Band gespielt auf dem Klunkerkranich. Love Songs heißt diese Band. Das sind Thomas Korff, Manuel Tschitka und Sebastian Kokus aus Hamburg. Und sie haben gerade ihren ersten physischen Tonträger auf Infuso Giallos und Uomo di Carnes Label Kame House veröffentlicht. Die Platte ist seit Donnerstag in euren Lieblingsplattenläden zu finden, und ich möchte euch auf jeden Fall auch empfehlen, euch diesen Tonträger zu kaufen. So, jetzt, wir hören uns wieder in 4 Wochen am 27.11. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Wir hören jetzt Love Songs mit Endlich Satellit.